Die Folge ohne Netz. Hallo und herzlich willkommen. Folge ohne Netz? Wie das? Ganz einfach. Ich habe im Moment kein Internet. Keinen Internetzugang, gar nichts. Null, nada, niente. Es ist zwar nur ein temporärer Zustand, aber es ist sehr beunruhigend. Ja, und wie es kommt, das ist eine etwas längere Geschichte, die ich euch jetzt einfach mal erzähle. Beziehungsweise wer bei mir im Blog mitliest, kennt einen Teil der Geschichte schon, aber ich erzähle sie trotzdem, weil ja nicht jeder, der den Podcast abonniert hat, auch im Blog mitliest. Ja, also, die Geschichte fängt damit an, ich habe seit jetzt 3 Jahren ein Cisco DSL Modem, also dasselbe Cisco DSL Modem die ganze Zeit, und das hat jetzt vor einiger Zeit angefangen, so ein bisschen, ja, nennen wir es mal höflich, eigenwillig zu werden. Was sich dadurch geäußert hat, dass es einfach mal zwischendurch beschlossen hat, dass die internen und externen Netzwerkverbindungen es nicht mehr interessieren und dass die einfach mal aus sind. Und ja, das dummerweise auch während ich am Rechner gesessen habe und eigentlich die Netzwerkverbindung gerade genutzt habe. Ja, meine Vermutung ging dann dahin, dass ich davon ausging, dass das irgendwie ein Powerproblem ist, nämlich einfach aus dem Grund, dass es manchmal, wenn es so einen Zustand hatte, dann auch die Power-LED nur so halb beleuchtet hat, was ja irgendwie ein bisschen unpraktisch ist. Ja, ich hatte erst vermutet, dass es eventuell der externe Teil der Stromversorgung sein könnte und da hatte ich glücklicherweise noch ein Ersatzgerät hier liegen. Das habe ich dann einfach mal ausprobiert und festgestellt, nö, das hat auch nicht geholfen. Also war es das wahrscheinlich nicht. Ja, das ging dann so weit, dass ich am Montag so richtig angepisst davon war. Da habe ich dann die Hansanet-Hotline angerufen und mir ein neues Modem schicken lassen. Der Hansanet-Hotline-Mensch meinte, dass sie gerne wissen würden, warum das Ding kaputt gegangen ist und deswegen das Modem gerne wieder hätten. Okay, gut, das nimmt man ja erstmal zur Kenntnis, ist in Ordnung. Kriegen wir hin. So, dann 2 Tage später, am Mittwoch, hatte ich im Briefkasten eine Benachrichtigung von GLS, wie immer man das ausspricht, also von dem Paketdienstleister, dass sie versucht haben, um 15 Uhr irgendwas mir hier das Paket abzuliefern, was dann nicht geklappt hat, weil ich um 15 Uhr irgendwas noch auf Arbeit war. Ja, auch nicht wirklich überraschend. Es war dann auch noch angekreuzt, nächste Zustellung einen Tag später, am Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr. Ja, gut. Wenn man das nicht will, kann man auch eine Telefonnummer hier in Hamburg anrufen und entsprechend Abholung vereinbaren, dass man das also selber abholt bei denen im Lager. Genau das habe ich dann gemacht. Hab da also angerufen und darum gebeten, dass sie das Paket mir doch bitte nicht noch ein zweites Mal versuchen zuzustellen. Ich hol's mir selber. Ist einfacher. So, ja, das war dann auch alles in Ordnung. Also das Paket, beziehungsweise der Lieferwagen war noch nicht wieder im Lager und deswegen war das überhaupt kein Problem, das Paket gleich dann aus dem Lieferwagen beim Umsortieren so rauszusortieren, dass es nicht wieder reinkommt. Und, ja, gut. Das sollte ich dann also Donnerstag abholen, weil Mittwoch war es ja noch nicht wieder da. Gut, dann bin ich am Donnerstag früh, habe ich hier alle Rechner runtergefahren und das Modem abgestöpselt und den Splitter auch und die beiden einfach mitgenommen zur Arbeit. Weil ich von der Arbeit dann direkt dahin fahren wollte. Das ging dann auch soweit gut. Ich bin da angekommen, habe dann nach einigem Suchen auch gefunden, wo dieses Lager ist. Das ist mitten in so einem komischen Industriegebiet und die Zufahrt ist, ja, wenn es so ein bisschen dunkler ist, beim besten Willen überhaupt nicht mehr erkennbar. Ich hatte dann auch ein bisschen Glück, weil ich erstmal in der benachbarten Auffahrt rein bin und da einfach einen gefragt habe. Der meinte, ja, da drüben, die nächste Ausfahrt, da bei den Gleisen. Ja, Okay. Gut, bin ich da hingegangen zum Abholschalter da und habe gesagt, hier, das würde ich gerne abholen, dieses Paket. Ja, dann guckten die sich erstmal da meinen Splitter und mein Modem an und sagten, das reicht aber nicht. Weil hier Paket aufmach, in dem Paket ist ganz viel Kabellage mit bei, da ist das Gesamtpaket drin. Okay, Gesamtpaket, gut. Und sie haben dann gesagt, also sie können mir das so nicht rausgeben, weil sie sonst Ärger mit Hansenet kriegen, dass sie ja nicht die Kabellage eingesammelt haben und so weiter, etc. Ja, das führte dann dazu, dass ich dann direkt unverrichteter Dinge wieder hierher gefahren bin. Hier einfach alles, was irgendwie aussah, als könnte es zu der Kabellage gehören, eingepackt habe in den Rucksack und wieder zurückgefahren bin. Kostet mich ja nur jeweils eine halbe Stunde hier Fahrt. Strecke, Richtung. Okay, dann war es so ungefähr 18 Uhr. Mich da aufgeschlagen und ja, hab dann auch das Equipment gekriegt und bin dann wieder hierher gefahren. Hab mich also die ganze Aktion mal eben bummelig 1,5 Stunden gekostet. Ja, gut. So, dann bin ich angekommen, habe hier das ganze Zeug wieder angestöpselt. Also was heißt wieder? Ich habe es angestöpselt. Habe mich auch erstmal durchgefuchst, wie man diesen blöden Splitter anstöpselt. Und habe dann auch festgestellt, dass die Stromversorgung fürs Modem neu weniger praktisch ist als die alte. Weil die alte Stromversorgung so ein ganz dünnes, kleiner, so ein kleiner Stecker war, so nur mit zwei Polen und kein Schuko-Kontakt-Dingens da. Schutzkontakt-Kontakt. Also kein spezieller Schuko-Stecker, sondern halt so ein kleiner, dünner. Zweiadriger. Und der neue Stecker, das ist so ein, ja, da ist gleich das ganze Netzteil im Stecker drin. Alles etwas größer, was dann allerdings bei meiner Steckdosenleiste, wenn der bisher das Modem steckte, das Problem hat, dass da einfach nur, also da sind lauter dicke Stecker und die zwei großen Geräte, die das ganze Netzteil gleich im Stecker oder am Stecker dran haben, die sind außen am Rand schon deponiert, damit die da überhaupt funktionieren. Das heißt, ich habe da schlicht und ergreifend keine Steckdose Platz für großes Equipment. Gut, die Lösung bestand dann darin, dass ich dann erstmal geguckt habe, dass ich das Ganze irgendwie hin und her gewuselt kriege. Habe dann in meiner schaltbaren Steckdosenleiste, wo die Steckdosen praktischerweise nicht gerade angeordnet sind, sondern so ein bisschen schräg, da habe ich dann einfach einen Stecker freigeräumt. Ich weiß gar nicht, was habe ich da eigentlich rausgezogen. Egal, da habe ich jedenfalls einen Stecker freigeräumt und da dann das Netzteil drinne deponiert, das ist dann natürlich alles auf der ganz anderen Seite des Schreibtisches. Was aber insofern funktionierte, als das Kabel, was vom Splitter zum Modem geht, einfach ein richtig schön langes Kabel ist bei diesem Equipment hier, bei dem Siemens-Zeug. Ja, gut, alles angestöpselt. Stöpselt, stöpselt, Strom rein, Strom an. Und festgestellt, jo, es gehen auch brav alle Lampen vom DSL-Modem an. Bis auf die DSL-Konnektivitätslampe, die mir mitteilt, dass auch die Außenwelt jetzt da ist. Ja, gut, habe ich meinen Server gestartet und wollte einfach mal den Klassiker, die Netzverbindung, prüfen, indem man heise pingt. Ja, nö. Es ist nicht so, dass die DSL-Verbindungslampe kaputt ist, sondern es ist so, dass die DSL-Verbindung nicht klappt. Ups. So, ja, gut, dann habe ich nicht mehr lange gefackelt, dann habe ich einfach mal zum Telefonhörer gegriffen und die Hansenet-Hotline angerufen. Weil man kann da ja auch einfach Störungen melden und das ist definitiv eine Störung. Vorher hat es funktioniert. Gut, die Frau, mit der ich da telefoniert habe, die hat das dann auch erstmal aufgenommen. Da konnte ich dann auch noch ein bisschen was erzählen, dass vor 3 Jahren hatte ich schon mal, dass ich neue Hardware bekommen habe, weil ich da Probleme zwischen Splitter, Modem und ISDN hatte. Also immer wenn das Modem Strom bekommen hat, dann ging ISDN nicht mehr. Solange das Telefon nicht in dem Moment gerade abgehoben war. Alles sehr unpraktisch. Ja, jedenfalls hatte damals mir der Hotline-Mensch, mit dem ich damals geredet habe, gesagt, dass bei meinem Port spezielle Cisco-Hardware nötig wäre, dass man da eben nicht beliebige Hardware nehmen könnte. Genau das habe ich der Frau dann auch erzählt und gesagt, ich habe jetzt hier aber Siemens. Ich weiß nicht, ob das passt. So, ja, beziehungsweise es passt ganz anscheinend irgendwie nicht so richtig, weil vorher bis Donnerstag früh hat es ja alles funktioniert. Ja, gut, dann hat sie auch noch mal ein Port-Reset ausprobiert und ja, hat also alles nicht funktioniert. Und dann meinte sie, okay, ehe ich jetzt hier noch lange rumprobiere, machen wir da ein Problem für die Technik draus. Soll die sich drum kümmern. Also will heißen, das kann ich nicht mit den Mitteln, die ich hier als Hotline-Mensch habe, kann ich das nicht lösen. Und ja, deswegen geht das ganze Ding an die Technik, die haben ein paar mehr Mittel. Und die haben auch vor allen Dingen ein paar mehr Informationen. Haben sie auch. Ja, gut. Hat sie da also ein Problem draus gemacht und meinte, ich gebe Ihnen jetzt Ihre Problemnummer. Ich versuche jetzt einen Techniker ranzukriegen, dass Sie mit dem Techniker gleich reden können. Es kann aber sein, dadurch, dass ich mich auch in eine Schlange einreihen muss von Anrufen, dass die Schlange sagt, nö, darfst du nicht mehr warten und sie rauswirft. Dann meldet sich heute, also Donnerstag, noch ein Techniker. Ja, okay, es kam, wie sie es befürchtet hatte. Ich bin aus der Warteschlange rausgeflogen, weil zu lange gewartet. Und ja, gut, meldet sich ja ein Techniker. Dafür habe ich ja hier die Problemnummer stehen. Gut. Abgewartet, abgewartet, abgewartet. Es kam nichts, es kam nichts, es kam überhaupt nichts. Es war dann so mittlerweile 20:45. Es kam immer noch nichts. Gut, dann habe ich mein Leid erstmal Falion geklagt. Von dem habe ich immerhin die Telefonnummer im Telefon. Und der hat vor allen Dingen auch eine sympathische ISDN-Flatrate und kann auch zurückrufen. Und es kostet ihn nichts. Ja, gut, dann irgendwann wurde es dann richtig spät, 23 Uhr, frag mich nicht, bin ich dann irgendwann ins Bett gefallen. Weil ich brauche auch ab und zu mal ein bisschen Schlaf. Ja, heute Morgen bin ich dann nicht so ausgeruht aufgewacht, wie ich das gerne gehabt hätte, weil, ja, wenn es so eine Probleme gibt, dann schlafe ich nicht besonders gut. Das war beim Auto so, das ist bei der Weisheitszahn-OP so gewesen. Das ist eigentlich bei allen größeren Sachen, da habe ich halt, werde ich irgendwann wach und dann klappt das mit dem Wiedereinschlafen nicht so richtig gut. Ja, gut, beim Weisheitszahn konnte ich dann im Aufwachraum ausschlafen. Eigentlich total widersinnig, aber egal. Ja, jedenfalls bin ich dann heute früh ziemlich früh wach geworden, habe dann mal wieder Strom angeknipst, geguckt, nö, leuchtet nicht. Und Telefon beguckt, nö, das hat auch keinen Anruf mitgekriegt. Schade. So, dann habe ich vorhin, also das ist jetzt für mich alles noch heute, da habe ich dann vorhin bei der Hotline nochmal angerufen, weil ich wissen wollte, ob das mit dem Technikeranruf, ob sich das dadurch löst, dass da jetzt ein Techniker selbst aktiv wird und irgendwas hier in der Vermittlungsstelle an der Hardware rumbastelt. Oder wie oder was. Ja, der Hotline-Mensch, den ich da dann am Draht hatte, der klang erstens ein bisschen müde und zweitens nicht so richtig motiviert, mir zu helfen. Schade eigentlich. Ja, jedenfalls meinte der, ja, also eh die irgendwie an einem Port rumbauen, wäre es wohl einfacher, wenn ich Hardware kriege. Meinte ich, oh klasse, Hardware, das heißt dann effektiv, dass ich nächsten Mittwoch das nächste Mal online gehen kann. Geil. Ja, okay. Gut, dann hatte ich ja meinen allwöchentlichen Freitagtermin beim Kieferchirurgen, wo ich mir meinen Stoffstreifen hab auswechseln lassen dürfen. Wie sagte der Arzt so schön, ja, einen neuen Stoffstreifen braucht er deswegen, weil das eine Lücke ist, ja, ein Loch quasi. Aber eben ein Loch, was in den Kiefer reinguckt. Und wenn man da nichts macht, dann sammeln sich da Essensreste drin und das wird dann richtig unangenehm. Gut, deswegen habe ich dann auch nicht protestiert gegen die neuen Stoffstreifen, auch wenn ich das doof finde. Aber gut, so darf ich jetzt jeden Freitag da immer wieder auftauchen. Ja, okay, ich könnte auch einen anderen Termin machen, bloß freitags passt mir halt am besten. Gut, ehe ich die ganze Geschichte hier noch weiter erzähle, schiebe ich doch einfach mal einen Happen Podsafe Music ein. Und zwar habe ich mir ausgesucht, aus gegebenem Anlass, Cassandra Kubinski mit dem Titel I Am a Race Car. Viel Spaß damit. Outside the door of where I want to be, and I can peek in through the keyhole, but can't find the key. dark inside surprises even me. I compare myself, don't share myself till I can't feel. So I go back to when I was 4, sliding on my kitchen floor. I just get behind the Jo, das war doch schon mal ganz nett. Hö, mal wieder eine Untertreibung. Okay, wo war ich stehen geblieben? Genau, mittags. Mittags, ich war vom Kieferchirurgen wieder hier, klingelt plötzlich mein Telefon. Unbekannter Anrufer, also sendet seine Rufnummer nicht. Naja, ich gehe mal trotzdem dran. Könnte ja sein, dass es ein Hansenet-Techniker ist. Ja, gut, es war ein Hansenet-Techniker. Nämlich der Hansenet-Techniker, der sich da auch mit dem Problem beschäftigt. Und der rief an, um noch ein paar Details zu klären und noch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Also wir haben dann ein Modem-Reset ausprobiert, was nicht funktioniert hat. Und noch irgendwie so ein paar Kleinigkeiten hat er sich da angeguckt. Und dann wollte er auch nochmal die Leitung komplett ohne Last testen. Das heißt, er hat sich erstmal von mir meine Handynummer geben lassen. Und dann habe ich beim laufenden, eigentlich zwar schon inhaltlich beendeten, aber immer noch aktiven Telefongespräch einfach mal den Stecker aus der Dose gezogen. Zupf. Hat so ein Telefon gar nicht gerne. Es guckt richtig doof in dem Moment. Ja, so, und zwar, ach ja genau, er wollte 5 Minuten testen. 5 Minuten messen. Ja, die 5 Minuten gingen dann auch ins Land und gingen dann auch nochmal ins Land. Und nach 12 Minuten... ist mir dann irgendwann der Geduldsfaden geplatzt und ich hatte so die dumpfe Befürchtung, vielleicht hat er die Handynummer nicht richtig aufgeschrieben und ich habe sie nicht richtig gesagt. Hab dann also das Kabel da wieder reingestöpst und darauf gewartet, dass was passiert. So, dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis er dann auf dem Handy auch anrief. Und zwar freudestrahlend, er hat die Lösung. Es ist nämlich so, dass mein DSL-Port irgendwann mal umgestellt wurde von noch halbwegs kompatibler Cisco-Hardware auf ganz inkompatible Cisco-Hardware. Also die halbwegs kompatible Cisco-Hardware hätte das Siemens-Modem abgekonnt. Die Hardware, die da jetzt ist, die ist mit dem Ding nicht kompatibel. Warum auch immer. So, und ja, jetzt kriege ich jedenfalls nochmal neue Hardware. Und zwar diesmal welche, die zu dem Board auch passen sollte. Ich habe ihn dann auch bekniet, wie das denn aussieht. Ich würde es abholen, hätte ich kein Problem mit. Irgendwo hinfahren, das abholen, solange das hier in der Gegend ist, kriege ich alles hin. Also da auch GLS, kein Problem, mache ich. Ja, nee, geht nicht, weil er auch gar nicht weiß, wo das Zeug alles herkommt und so weiter, etc. pp. Schade. Aber, nachdem ich ihn dann so bekniet habe, meinte er dann, er muss nochmal gucken, ob das Ganze auch per Expresslieferung geht. Das wäre dann am Samstag da. Ja, gut, hat er dann nochmal geguckt, ob das geht. Ja, geht. Es war ja auch mittags. Insofern, das hat das Paket auch heute noch ein bisschen was an Zeit, wo es durch die Gegend gefahren werden kann und wo es von A nach B kommen kann. Und ja, also das soll dann hier so morgen im Laufe des Tages eintrudeln, also am Samstag. Und dann werde ich mal gucken, ob das dann auch eintrudelt. Und ja. Ergebnis wird also auch wieder sein, dass ich einen kompletten Hardware-Tausch kriege. Also okay, die Hardware, die ich hier habe. Also das eine Kabel zwischen Splitter und DSL-Modem ist schön lang. Das finde ich gut, das hätte ich auch gerne wieder so lang. Aber ansonsten habe ich auch keine massiven Bauchschmerzen damit, wenn das DSL-Modem wieder so einen kleinen Stecker hat, dass es wieder dahin kommt, wo das alte Modem auch war. Also ich habe mit dem ja eigentlich nicht große Probleme gehabt. Außer dass es zum Schluss halt irgendwie gnatschig wurde. Ja, bei der ganzen Geschichte haben wir dann auch festgestellt, dass ich seit 2001 schon DSL-Kunde bei Hansenet bin. Wow, das wusste ich nicht mehr, dass das schon so lange ist. Ich wusste nur noch, dass ich das irgendwann im November bekommen habe, hier die Anschaltung. Aber die Geschichte mit dem Telekom-Techniker, die erzähle ich mal irgendwann anders, weil die ist etwas länger. Wobei, wir haben gerade erst 4 Minuten auf dieser Aufnahme. Ja, also die Geschichte von der Anschaltung. Es war so, dass hier der Wandanschluss, der Telefonanschluss nicht gelegt war. Also es war zwar eine Dose in der Wand, aber da war nichts drauf. All die, weil irgendwie der Vormieter entweder keins hatte oder mit seinem Auszug, Klammer auf, der ist wohl irgendwie verstorben, Klammer zu, die Dose lahmgelegt wurde. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Lag jedenfalls kein Telefonanschluss drauf. Und als ich dann damals mein Hansanet bestellt habe, da musste dann also auch ein Telekom-Techniker kommen, um hier den Anschluss wieder freizulegen, freizuschalten. Google, das ist übrigens nur die Waschmaschine. Ja, bei geschlossener Tür. Ja, so, okay, ich dann also irgendwann Oktober muss das gewesen sein, da bestellt bei Hansenet und dann kam eine Woche vor dem Termin kam dann halt ein Brief von Hansenet, dass ich doch bitte am Donnerstag, dem 29. was glaube ich, November, doch bitte zwischen 12 und 16 Uhr Zeit für einen Telekom-Techniker einplanen möge. Ja, das wusste ich, dass das nicht geht, weil ich in der Zeit in der Berufsschule bin. Da habe ich dann also einfach mal zum Telefonhörer gegriffen und bei Hansenet angerufen, ob man denn nicht den Termin vielleicht einen Tag verschieben kann. Ja, gut, wir versuchen es, hieß es, aber garantieren können wir nichts, weil das ist Telekom. Die machen nicht jede Terminverschiebung auch wirklich. Ja, dann kam eine Weile nichts und an dem Mittwoch vor dem Donnerstagstermin habe ich dann einfach nochmal angerufen, wie sieht denn das aus? Was ist Sachstand? Ist der Termin verschoben? Ist der Termin nicht verschoben? Sachstand war, Telekom hat einfach mal toter Mann gespielt und sich nicht gemeldet. Was dann im Effekt hieß, dass ein Telekom-Techniker am Donnerstag kommen kann, Telekom-Techniker auch am Freitag kommen kann und beiden Terminen geht auch noch. Alles im Rahmen des nicht Unmöglichen. Ja, das hat mich dann echt massiv begeistert. Gut. Ich bin dann an dem Donnerstag von der Berufsschule auch möglichst schnell nach Hause gekommen, habe im Briefkasten nachgeguckt, ob da vielleicht schon eine Benachrichtigungskarte drin ist, dass ein Telekom-Techniker mich nicht erreichen konnte, weil das war so Richtung 14 Uhr, als ich da ankam. Habe aber nichts gefunden im Briefkasten, der war leer. Also irgendwie Werbung war, glaube ich, drin. Wie üblich. Ja, und dann habe ich die Gelegenheit beim Schopf ergriffen. Und mich hier einfach deponiert und gewartet. Frei nach dem Motto, wenn jetzt noch keine Karte drin ist, war er vielleicht noch nicht da. Kommt ja vielleicht noch. Ja, ich habe gewartet bis 16 Uhr. So irgendwann 16:30, 17 Uhr bin ich dann mal runtergegangen, habe nochmal was einkaufen wollen und bei der Gelegenheit nochmal in den Briefkasten geguckt. War immer noch keine Karte drin. Okay, nach dem Einkauf habe ich dann mal Hansenet Hotline angerufen. Wie sieht denn das aus? Beziehungsweise ich habe dann erstmal die Hardware angestöpselt und geguckt, ob da jetzt was funktioniert. Nö, ging nicht. Da wusste ich aber auch noch nicht, dass mein Telefonanschluss gar nicht angeschlossen ist, dass es gar nicht gehen können konnte. Ja. Gut, also es ging nicht und ich rief dann die Hansenet-Hotline an und ja, da hieß es dann, ja, rufen Sie doch mal nach so und so viel Uhr nochmal an, dann haben wir hier nämlich alles automatisch einmal durchgemessen und dann können wir Ihnen ein bisschen mehr sagen. Gut, okay. Ein paar Stunden später, oder so viele Stunden waren es nicht, also 2 Stunden oder so war das, glaube ich. Später habe ich dann nochmal angerufen. Weil dann war der Messlauf durch. Ja, bei uns sieht das eigentlich alles in Ordnung aus. Und wir haben hier auch keine Nachricht, dass es nicht angeschlossen ist. Ja, okay. Gut, aber es funktioniert ja trotzdem nicht. Ja, okay, nehmen wir auf. Wir gucken uns das an, ob das vielleicht ein Problem auf unserer Seite ist. Und wenn nicht, geht das an die Telekom und kriegt eine Frist von 24 Stunden, bis das Ding gelöst ist. Okay, gut. Das heißt, ich habe dann so gerechnet, okay, am Wochenende wird es dann vielleicht funktionieren. Übrigens so eine ähnliche Situation wie jetzt. Ja. Jedenfalls an dem Freitag, also am Tag danach, früh klingelte mein Handy und es war ein Telekom-Techniker. Oh Wunder, oh Überraschung. Ja, sie waren ja nicht da um 12:45 Uhr oder irgendwie sowas. Ja, stimmt, da war ich wirklich nicht da. Warum habe ich denn in meinem Briefkasten keine Benachrichtigungskarte, dass sie mich nicht angetroffen haben? Ja, ihr Briefkasten ist wohl im Haus oder irgendwie nicht erreichbar. Junger Mann, wenn Sie vor meiner Haustür da unten stehen, also ist nicht meine, aber wenn Sie vor der Haustür da unten stehen, dann haben Sie rechts die ganz vielen Klingeln und links so einen großen Kasten mit ganz vielen Klappen dran. Das sind Briefkästen. An einem von denen steht mein Name. Übrigens so rein räumlich genau der gleiche wie beim Klingelknopf. Wenn man den nicht erreicht, dann muss man sich schon irgendwie ziemlich doof anstellen. Ja, okay, der Telekom-Techniker meinte dann nur so, ja, da könnte er dann auch nichts zu sagen. Und wollte dann mit mir einen Termin in 4 bis 6 Wochen machen. Ja, 4 bis 6 Wochen nach dem eigentlichen Anschalttermin. Da habe ich dann gesagt, wissen Sie was, da brauche ich gar nicht drüber diskutieren mit Ihnen. Das ganze Ding ist jetzt bei Hansenet und wird gerade geprüft. Und wenn das Teil an Telekom rausgeht, hat es eine 24-Stunden-Frist, bis es gelöst ist. Weil ich wollte ihn eigentlich dazu überreden, dass er mir an dem Tag, an dem Freitag, hier einen Techniker hinschickt, der dann hier macht. Plötzlich wurde er richtig freundlich. Ja, wann sind Sie denn zu Hause? Ja, 12 kriege ich hin. Okay, gut, gesagt, getan. Ich war um 12 hier und es war ein Telekom-Techniker um 12 hier und der hat dann auch tatsächlich den Anschluss angeschlossen. Und ja, nachdem das dann alles funktionierte, habe ich dann auch die. Fiel mir dann noch ein, dass da noch ein Call offen ist bei Hansenet, den habe ich dann auch zurückgepfiffen, weil jetzt funktioniert ja alles. So, das war mein bisher erster und letzter Kontakt mit Telekom-Technikern. Wenn die alle so kundenfreundlich sind, dann kann ich echt verstehen, warum so viele Leute Telekom mögen. Ja, gut. Ja, das Ding jetzt ist ja hier eine Hansenet-Geschichte. Also da haben die selber was verbumfaselt. Mir einfach schlicht und ergreifend die falsche Hardware geschickt. Wobei, wie der Techniker sagte, ja, das konnte der Hotline-Mensch nicht wissen, dass hier ein Portwechsel stattgefunden hat, dass mein Port inkompatibel ist zu den Siemens-Kisten. Nicht schön, aber selten. Okay. Ja, und jetzt werde ich mich hier am Samstag verbarrikadieren und darauf warten, dass hier ein GLS-Mensch vorbeikommt, von mir Equipment haben will, um mir dann Equipment auszuhändigen. Ist auch nicht weiter schwierig, das kriegen wir alles hin. Kriegt er hier Zeugs, bis auf das schicke gelbe Kabel, was funktioniert, er kriegt dafür das andere schicke gelbe Kabel, was nicht funktioniert. Ja. Ergebnis der ganzen Geschichte werde ich dann sehen. Also mit etwas Glück bin ich dann am Samstag bereits wieder online und kann dann bloggen und hier den Podcast auch online schubsen und fertigstellen. Also ja, da wird hier dann auch nochmal ein Stückchen hinten dran kommen von mir, erzähltermaßen. Wo dann zum Beispiel ein gewisser Herr Schünemann mal auftauchen kann mit seinem Gesetzesvorstoß. Oder ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Jetzt gibt's jedenfalls für euch erstmal Black Lab mit See the Sun auf die Ohren und bis dann. Go deep again. Will you stay by my side? fine. Mehr Zeit vergangen, als ich gedacht hatte. Ein ganzes Stück mehr Zeit. Also die Aufzeichnung eben war vom Freitag und jetzt ist es Dienstag. Ja, wie sich herausgestellt hat, waren nämlich die ganzen Aussagen so alle nicht ganz richtig. Also man könnte auch sagen, es war ein ziemlicher Blödfug, den der Mann mir da erzählt hat. Denn erstens ist weder mein Anschluss irgendwann mal umgestellt worden, das ist immer noch die gleiche Cisco-Hardware wie vor 5 Jahren, als ich angefangen habe mit Internet. Und zweitens gibt es wohl auch gar keine Möglichkeit, wie Hansenet irgendetwas per Express versenden kann. Da haben sie schlicht und ergreifend keinen Workflow für und dann geht das nicht. Und viertens, so ein Paket kann innerhalb Hamburgs durchaus auch mal ein paar Tage unterwegs sein. Also laut dem Paket-Tracking ist das Paket am 18., das ist jetzt der nächste Montag gewesen, bei GLS aufgeschlagen oder zumindest die Meldung, dass sie sich um ein Paket zu kümmern haben. Und ja, da ist es dann aus irgendwelchen Gründen erst am 19. wieder richtig weiterverwertet worden und ist dann aber am 19., also für mich jetzt heute, in die Auslieferung gegangen. Und weil ich glücklicherweise den Hausbetreuern, die hier ja in Anführungszeichen vorm Haus sitzen, halt in ihrem eigenen kleinen Häuschen, weil ich denen glücklicherweise eine Vollmacht erteilt hatte, dass sie für mich Pakete entgegennehmen dürfen, hat die Zustellung dann auch gleich im ersten Anlauf funktioniert. Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass ich die Tracking-Nummer für das Paket auch erst heute rausgefunden habe, indem ich nämlich einfach immer wieder jeden Tag angerufen habe. Und heute war dann der erste Tag, wo mir tatsächlich meine Tracking-Nummer genannt werden konnte. Dafür habe ich am Montag, gestern, mit einer recht sympathischen Frau telefoniert, die mir dann auch gleich noch verraten hat, dass ich eigentlich viel zu viel Geld für viel zu wenig Leistung bezahle. Weil ich mit meinem Hansenet Speed komplett da halt meine irgendwas um die 60 Euro zahle. Und ich könnte statt 5 Mbit 16 Mbit kriegen und eine Telefonflat statt nur 3 Freistunden jeden Monat. Und das Ganze für ungefähr 50 Euro. Ups. Haken an der Geschichte ist allerdings, dass für die Aktion ein Telekom-Techniker aktiv werden muss, der im Hauptverteiler den Anschluss umsteckt. Und dass ich sehr wahrscheinlich... Vermutlich passt aber auch sehr wahrscheinlich ein neues DSL-Modem dafür brauche. So, nun hat der GLS-Mensch allerdings nicht den Auftrag gehabt, das DSL-Modem, was ich hier bekommen hatte, wieder abzuholen. Von daher habe ich die dumpfe Hoffnung, dass das eventuell sogar schon funktionieren könnte. Das heißt, ich hätte unter Umständen die Hardware schon. Jetzt ist das alles eine Frage von, ich muss es mir überlegen, ob ich das mache oder nicht. Also was ich mit Sicherheit nicht machen werde, ist es heute gleich zu machen. Denn erstmal habe ich hier 627 ungelesene Einträge im FeedReader gehabt, einige hundert Mails, die aufgeschlagen waren, davon ein nicht unwesentlicher Teil Spam, ist klar. Das ging dann sogar so weit, dass immer noch Mails eintrudelten zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich der gesamte Mail-Traffic schon durch gewesen hätte sein sollen. Ja, das kommt davon, wenn man fast eine Woche offline ist. Was ich für gewöhnlich eigentlich eher nicht bin. Und für gewöhnlich bin ich dann auch nicht hier, wenn ich offline bin. Also so irgendwie so eine Spielchen von wegen über Weihnachten nicht in die Nähe von dem Rechner kommen, ist für mich kein Problem. Wenn ich aber die ganze Zeit vor dem Rechner sitze und ja, ich würde ja gerne, aber ich brauche den Rechner gar nicht anmachen, da habe ich eh keinen Spaß dran. Das kommt halt nicht so prickelnd. Ja, gut, damit erkläre ich dann diesen Teil der Geschichte erstmal für beendet. So lange, bis ich mich dann irgendwann entschließe, auf das Deluxe-Paket aufzurüsten. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr. Ja, ansonsten habt ihr es sicherlich mitgekriegt. DUSB, der deutsche irgendwas Sportbund, DUSB. Also die Vereinigung, die sich um die Rechte an Olympia bla blubber kümmert, hat das Saftblock der Kälterei Walter abmahnen lassen. Mit, so wie ich das sehe, doch recht dubioser Begründung. Also, wenn Anwälte die Überschrift eines Blogeintrags als Metatext bezeichnen, dann würde ich einfach mal behaupten, diese Anwälte haben mit Internetrecht noch nicht so viele Erfahrungen, geschweige denn irgendwie technisch auch nur ansatzweise den Durchblick. Ist jetzt gemein. Mal ganz davon abgesehen, dass ich beim kurzen Drüberblättern über die Beiträge, die ja auch immer noch zu finden sind, zum Glück, auch nichts gefunden habe, was auch nur ansatzweise irgendwie aussieht, als könnte man da geschäftsmäßige Nutzung draus schließen. Also, das einzig Geschäftsmäßige an diesen Einträgen ist, dass sie im selben Block sind wie geschäftsmäßige Einträge. Ja, gut. Und im Wesentlichen ist ja dieses Olymp-Schutzgesetz eigentlich nichts anderes als das Markengesetz. Also das Markenrecht auf Olympia-Zeugs angewendet. Und naja, also markenrechtlich würde ich da so ganz spontan mal sagen, sehe ich da nichts. Und ich bin da nicht der Einzige, der da nichts sieht. Also da sind diverse Anwälte, die da auch sagen, also an den Einträgen, was ist da eigentlich zu bemängeln? Und wenn das auch noch diverse Anwälte sagen, dann würde ich als Blogbetreiber, wenn ich mir das leisten könnte, was durchaus eine Frage ist, aber wenn ich mir das leisten könnte, würde ich da einfach mit der entsprechenden Gegenklage gegenschlagen. Weil es ja nun nicht sein kann, dass da ein Verein der Meinung ist, er könnte einfach mal so lustig Abmahnungen verschicken und das mit Streitwerten jenseits von Gut und Böse, also 150.000 Euro Streitwert, das muss mir erstmal einer beweisen, dass da überhaupt 150.000 Euro Streitwert angemessen sind. Also, Entschuldigung, aber die negative Publicity, die produziert ihr selbst, ihr Verein da. Ja. Ach, ich könnte mich so schön aufregen. Ja, dann gab es auch noch diverse Geschichten rund um die Kleinigkeiten, die ein gewisser Herr Schünemann so von sich gegeben hat. Und der Gesetzentwurf, den Herr Schünemann nun unbedingt meinte, fabrizieren zu müssen, was dann dummerweise in seinem eigenen Bundesland und in seiner eigenen Partei nicht so gern gesehen war. Ja, aber dazu lasse ich mich, glaube ich, nicht jetzt aus. Also, ja, muss eigentlich nicht sein. Ich dachte mir nur, ich baue den Podcast fertig, den ich hier nämlich schon halb fertig auf der Platte liegen hatte. Und ja, ursprünglich habe ich auch gedacht, ich nehme das jetzt alles nochmal neu auf, aber ja, wenn ich das alles neu aufnehme, dann wird das sehr wahrscheinlich nicht vorm Wochenende und am Wochenende ist Weihnachten und deswegen bin ich am Wochenende auch nicht verfügbar. Von daher, ja, baue ich mir jetzt hier mal eben einen kleinen Podcast fertig, der ja schon fast fertig auf meiner Platte rumliegt. Ich glaube, das erwähnte ich bereits. Ja, ach übrigens, ich bin dann auch wieder richtig online. So richtig, richtig online. Also will heißen, ich habe jetzt wieder genau das gleiche Cisco-Modem wie das, was ich vorher hatte. Was eine Überraschung ist, funktioniert. Da hatte ich auch jetzt nicht wirklich mit gerechnet, dass es funktioniert, aber es tut es. Ich bin online. Ja, das ist sehr praktisch. Also auch wenn das Internetcafé hier unten um die Ecke wirklich sehr sympathisch ist und sehr nett und zuvorkommend und alles, aber mein eigener Internetanschluss ist einfach besser. So. Ja, Mensch, das Thema hatte ich doch eigentlich für beendet erklärt. Ja, gut. Okay, ansonsten warte ich auch noch auf eine Lieferung, die dummerweise noch auf sich warten lässt. Sonst würde ich auch kaum warten. Ich warte noch auf eine Lieferung, weil ich noch ein kleines technisches Spielzeug bekommen will. Gern. Womit ich dann noch bessere, hübschere Podcasts machen will, kann, hoffentlich. Und ja, da warte ich halt jetzt drauf. Aber solange wie das noch nicht da ist, ja, sind die Podcasts halt so, wie sie jetzt sind. So, und ab morgen könnte ich dann eventuell auch schon wieder anfangen, unterwegs Podcasts aufzunehmen. Also, ich hatte einen Unterwegs-Podcast am Donnerstag auf der Fahrt von GLS wieder nach hier und wieder zu GLS hin gemacht, aber der ist erstens schon mal nicht mehr aktuell und zweitens stimmt er sowieso nicht so ganz. Also ja. So, ansonsten habe ich natürlich von Cassie Kubinski auch schon eine Mailantwort am Donnerstag bekommen, die ich aber nicht mehr gesehen habe, weil ich ja am Donnerstagnachmittag schon nicht mehr online war. Gut, mit der Mail werde ich mich dann allerdings befassen, sobald ich mal wieder ein bisschen Luft habe. Also ja, wie gesagt, 627 Einträge im Feedreader, die alle wenigstens einmal durchgeblättert werden wollen, um gesehen zu sein und die interessanteren von denen wollen ja dann auch gelesen werden und vielleicht sogar noch beantwortet. Ja, von daher werde ich jetzt hier auch nicht besonders viel machen und ich werde auch vor allen Dingen an der Datei nicht besonders viel rumschrubben. Aber ich dachte mir, jetzt wo ich wieder online bin, kann ich auch wieder ein Lebenszeichen von mir geben. Also die Datei, die ich gestern online geschubst habe, die ist wirklich so schnell entstanden, wie sie aussieht. Also ja, bei einer 18-Sekunden-Datei ist also ja, da habe ich glaube ich nicht das Dreifache der Laufzeit gebraucht, bis ich die fertig hatte, sondern eher so maximal das Doppelte. Wobei inklusive Export nach MP3 könnte das sogar wieder hinkommen. Ja, wie auch immer. So, jetzt gibt's jedenfalls für euch noch einen Happen Cassie Kubinski auf die Ohren, nämlich den Titel Echoes, den ich mir auch schon vor dem DSL-Ausfall ausgesucht hatte, was die ganze Sache doch deutlich vereinfacht hat, weil da hatte ich jetzt genug Zeit, mir den anzuhören und festzustellen, dass ich den gut genug finde, dass ich den in den Podcast einbaue. Ja, in diesem Sinne sage ich dann mal, ja, frohen dritten Advent brauche ich nicht mehr sagen, der ist vorbei. Und er war nicht besonders froh. Also, frohen vierten Advent, frohe Silvester, frohe Ostern, frohe Pfingsten, frohen Valentinstag, der ist auch irgendwann. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal, was dann hoffentlich nicht ganz so lange auf sich warten lässt. Aber das werden wir sehen. Ja, wenn halt nichts dazwischen kommt. Drizzle, drizzle. I can still hear Daddy saying, "You should know I'm proud." And too many voices from before, they were too loud. They're just echoes in my mind, echoes of a time the climb was not so steep. And I'm hoping wasn't me who pulled away. I can't take these echoes in my mind, echoes of a time when the climb was not so steep. And I'm hoping the echoes in my mind, echoes in time, the echoes will end me. The end.